Yeah, yeah. Laufe durch die Innenstadt. Sonne scheint, der Himmel saß. Tanze in der Nacht, macht so viel Spaß. Das ist alles, was ich hab. Ey, turn up auf Trap, denn das ist meine Musik. Genau das gleiche, was du liebst. Yeah, wir tanzen zum Beat. Und wenn du mich siehst, dann sind wir verliebt. Ey, 100%, dieser eine Moment, der für immer hält. Yeah. Wir sehen uns an, was uns gefällt. Und ich trag Versace und du trägst Versace. Wir haben uns direkt verliebt. Versace, Versace, Versace, Versace. Yeah. Und ich trag Versace und du trägst Versace. Wir haben uns direkt verliebt. Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace. Yeah. Mund ist so, Augen groß, die Leine los. Ich hab einen leichten Kloß. Hundertprozent, dieser eine Moment, der für immer hält. Yeah. Wir sehen uns an, was uns gefällt. Und ich trag Versace und du trägst Versace. Wir haben uns direkt verliebt. Versace, Versace, Versace, Versace. Und ich trag Versace und du trägst Versace. Wir haben uns direkt verliebt. Versace, Versace, Versace, Versace, yeah. Und ich trag Versace und du trägst Versace. Wir haben uns direkt verliebt. Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, yeah. Und ich trag Versace und du trägst Versace.